Kaum ist eine Unzulänglichkeit offenkundig geworden, fallen die Geier ein und zerfleischen alles. Kaum ist ein kleiner Riss sichtbar geworden, werden die Brechstangen angesetzt und heben alles aus den Angeln. Kaum hat das Tempo für einen Moment nachgelassen, kommen die großen Räder und walzen alles platt. Die Konsequenz daraus müsste sein, jede Unzulänglichkeit zu verstecken. Die Konsequenz müsste sein, jeden kleinen Riss zu verputzen. Sie müsste sein, das Tempo unaufhörlich beizubehalten. Kann das unsere Lösung sein? Besser wäre doch, wir lachten die Geier aus. Besser wäre doch, wir schmölzen die Brechstangen ein. Besser wäre doch, wir fänden unser eigenes Tempo. Und am besten wäre doch, wir hüben das Kinn und riefen, wir entscheiden selbst.